Ocean World von Wittmann, Zeitblom. Phylogenetisch kommen wir aus dem Wasser. Und noch wachsen wir in der Fruchtwasserblase heran. Und überall, wo eine menschliche Gesellschaft den Einzelnen ein sie freundlich umgebendes Wasser wäre, wäre es schön zu leben. Sich hineinstürzen, sich auflösen, namenlos werden. Aufbrechen, um neue Ströme zu entdecken, nicht um in den Uterus zurückzukehren. Deterritorialisierungen. Nicht alte Heimat und auch nicht neue. Ziellos fließen lassen. Fähig, sich an jedes Objekt zu binden, es wieder zu verlassen, wieder zu binden. Freie Fahrt voraus. I must down to the seas again. Elysium. To the lonely sea and the sky. Molybdene. Osmium. And all I ask is a tall ship. Iridium. Rutenium. And a star to steer her by. Eisen. Kommt an Bord. Ein volles Schiff und auf der Heimfahrt. Irgendwelche Verluste? Kaum der Rede wert. Zwei Insulaner, mehr nicht. Nickel. I must down to the seas again. Sauerstoff. Platin. For the call of the running tide. Lithium. Helium. Is a white call and a clear call. Iridium. Eisen. That may not be denied. Wasserstoff. Northwest by north. Latitude 49 degrees north. Wind south by west. Nach dem Leviathan leuchtet der Weg. Und ich schwebe über den Wirbeln der Tiefe. Es kann sein, dass ich am hellen Mittag und beim heitersten Wetter mit halb erstickten Schreien hinunterstürze, durch die leuchtende Luft in die sommerliche See, um niemals wieder aufzutauchen. Days 4 to 10. Drift east, very hot weather and calm, beating to windward, North Atlantic drift. Nach dem Leviathan leuchtet der Weg. Das Ungetüm der See, das Gott von allen Wesen des Wassers als das Riesigste erschaffen. Day 11, course north-northwest, wind south-southeast, saw a sail in the western board. Nach dem Leviathan leuchtet der Weg. Fern der Küste lagert er sich über der Tiefe wie ein Vorgebirge oder schwimmt, ein Land im Flusse. Und er saugt ein Meer durch seine Kiemen, speit es aus dem Rumpf. Days 12 to 14, course north, wind south-southwest, begins with thick fog. Die mächtigen Wale schwimmen im Meer und ein Meer von Licht schwimmt in ihnen. Tran. Tausende Liter für beleuchtete Städte. Da draußen ist eine grüne Weide, wo meine Enkelkinder noch ihr Brot verdienen werden. Glatter Raum, euklidische Fläche. Ich mache daraus eine Welt. North Atlantic Drift. North Equatorial Drift. Equatorial Counter Drift. Norwegian Current. Portugal Current. East Greenland Current. West Greenland Current. Antilles. Current. Labrador. Current. Das Meer ist Vermittlung. Wie das Geld? Ein ins Geografische gewandtes Tauschmittel. Gleichsam in sich selbst völlig farblos. Wie das Geld? Dem ineinander Übergehen des Verschiedenartigsten dienstbar. 1492. In nomine Domini Nostri Jesu Christi. In fiebrigen Wachträumen figuriere ich die neue Welt. Ich halluziniere Zuckerberge, Flüsse aus Gold und unberührte Ländereien. Der Drang, aus mir herauszugehen, manifestiert sich in den europäischen Flotten. Kein Land, das bereits von anderen besessen wird, darf in Besitz genommen und beherrscht werden. Inter cetera. 46 Grad, 37 Minuten. Päpstliche Linie. Mitten durch den Atlantik. Die Natur des Meeres erlaubt keine Besitzstände. Das Meer kann keiner besitzen. Vive la España. Viva Portugal. Dann könnte man ja auch den Himmel aufteilen. Später. Der transatlantische Austausch beginnt. Variola. Rinder. Schafe. Influenza. Pferde. Zuckerrohr. Hepatitis. Weizen. Banane. Morbilli. Kaffee. Regenwürmer. Enzephalitis. Stechmücken. Kakerlaken. Pneumonia. Bienen. Löwenzahn. Tuberkulosis. Gräser. Ratten. Korinbakterien. Akazien. Blauholz. Diphtheria. Mungos. Schildlaus. Plasmodium. Orangen. Immaculatum. Granatapfel. Vibrium. Kassien. Cholera. Kartoffeln. Rubella. Tomaten. Mais. Scarlatina. Sonnenblumen. Bohnen. Meningitis. Reis. Cerebrospinalis. Tabak. Burkina Influenza. Silber. 1492. Kontaktraum erweitert. In nomine Domini Nostri Jesu Christi. Ich plündere karibische und mexikanische Dörfer, Städte und Gräber. Ich dezimiere sämtliche Ureinwohner mit Waffengewalt, Viren und Bakterien. Captain, wer soll jetzt in den sumpfigen Tabaksplantagen von Jamestown arbeiten? Und wer in den Silberminen? Ganz ruhig. Zuerst versorge ich die neue Welt mit afrikanischem Humankapital. Dann stille ich den chinesischen Silberhunger und bringe die asiatische Seide nach Hause. Mit meiner Ankunft auf den Philippinen beginnt ein neues Zeitalter globalen Handels. Diesen entwickle ich trotz oder vielleicht sogar wegen der größten demografischen Katastrophe der Menschheitsgeschichte. Der Vernichtung 3/4 der Ureinwohner des amerikanischen Kontinents immer weiter. Ich verwandle das Vorher in das Nachher. Statt freier Fahrt, Zirkulation. Where are your monuments, your battles, matures? Where is your tribal memory? Sirs, in that gray fold, the sea has locked them up. The sea is history. Name des Schiffs? Brooks. Befahrene Route? Middle Passage. Männer? Im Unterdeck? 124. Auf Pritschen? 66. Ergibt plangemäß? 190. Tatsächlich befördert? 351. Jung? Im Unterdeck? 46. Auf Pritschen? 24. Ergibt laut Plan? 70. Tatsächlich befördert? 90. Frauen? Im Unterdeck? 83. Auf Pritschen? 40. Im Zwischendeck? 36. Ergibt laut Plan? 159. Tatsächlich befördert? 283. Mädchen. Im Kanonenraum? 27. Ergibt laut Plan? 27. Tatsächlich befördert? 41. Anzahl insgesamt laut Plan? 446. Tatsächlich befördert? 709. Daraus ergibt sich eine individuelle räumliche Verfügbarkeit von je 23 Zentimetern. Ich lagere die Beförderten daher auf der Seite, nicht auf dem Rücken. Passagiere insgesamt? 12 Millionen. Die Destination erreichen lebend? 10 Millionen. Ergibt eine Differenz von 2 Millionen Menschen. Wo sind sie hin? Asiatische Handelskompanie. Vereinigte Ostindische Kompanie. Svenska Westindiska Kompanie. Real Compagnia de Comercio de Barcelona a Indias. Union Minier du Okatanga. Deutsch-Westafrikanische Gesellschaft. Magirus Deutz. Bayer. BMW. Shell. British Petrol. Exxon. Total, Areva, Orange, Walmart, Volkswagen, Rewe, Apple, Samsung, Daimler, Unilever, Nestlé, Shell, Total, BMW, Nestle, Holze, Evergreen, Dyson, Holz, Ferrer, Stil, Holze, Apple, Rewe, Apple, Schwer hebt sich in der Ferne ein großer weißer Körper und hebt sich höher. und höher und löst sich aus dem Blau, bis er endlich vor unserem Bug schimmert, wie eine eben zu Tal gestürzte Lawine. Eine ungeheure, schlüpfrige Masse von sahnig-weißem Glanz treibt auf dem Wasser. Unzählige lange Arme strahlen von ihrer Mitte aus und schlingen und winden sich wie ein Knäuel Anakondas, als wollen sie blindlings jedes unselige Geschöpf ergreifen, das sich in ihre Reichweite verirrt. Kein vorn und hinten, kein Gesicht ist erkennbar, kein fassliches Zeichen von Empfindung oder Instinkt. Vor uns auf den Wellen schlängelt sich ein gespenstisch formloses, wesenloses Stück Leben, unergründbar, wie der Zufall. New Atlantis. Natura non nisi parendo vincitur. In Ansehung der Liebe Gottes und der Menschen will ich dir den wahren Charakter der neuatlantischen Gesellschaft verraten. Der Zweck ihrer Gründung ist es, Ursachen, Bewegungen und verborgene Kräfte in der Natur zu ergründen und die Grenzen der menschlichen Macht so weit wie möglich auszudehnen. Das Gute ist das Nützliche. Wir verändern Pflanzen und Tiere in Farbe, Gestalt und Lebhaftigkeit. Wir justieren Wachstum und Fruchtbarkeit. Wir züchten mehrere Arten von Schlangen, Würmern, Fliegen und Fischen aus verwesenden Stoffen. Wir optimieren die Dinge des Alltags ebenso wie organische Körper. Wir kennen alle Verfahren zur Herstellung von Arzneimitteln. Wir simulieren die Temperatur der Sonne und die kinetischen Ungleichmäßigkeiten anderer Planeten. Wir verstärken das Licht, um es auf große Entfernungen zu übertragen. Synthetisch erzeugen wir optische und akustische Schwingungen jeglicher Länge und Stärke und wandeln diese mitten in der Luft zu Bildern und Tönen. Wir potenzieren und manipulieren Gerüche. Bei all diesen Tätigkeiten lassen wir uns nicht vom Zufall leiten. Vielmehr wissen wir von vornherein, welches Verfahren anzuwenden ist. Das Meer dient uns als Datenkorridor. Viele fahren hindurch und vermehren unser Wissen, das mit dem menschlichen Können zusammenfällt. Methodische Kontrolle, offene Horizonte. Indem man der Natur gehorcht, kann man sie unterwerfen. Plus Ultra. Das Gute ist das Nützliche. Wir haben die Armut abgeschafft. Jeder hat alles, was er braucht. Jeder befolgt unsere Anordnungen, die unsere Gesellschaft weder idealistisch noch individualistisch organisieren. Neuatlantis ist groß und verborgen. Wir alle haben den Eid geschworen, alles zu verschweigen, was unserer Meinung nach geheim zu halten ist. Plus Ultra. Wissenschaft und Produktion, wechselseitige Befruchtung, sich ständig revolutionierende Revolution. New Atlantis. Trotz all meiner Entdeckungen wird die Welt nicht kleiner. Die Länder liegen unverändert weit in Raum und Zeit voneinander geschieden. Keine merkbare Beschleunigung in der Bewegung. Lord Byron bewältigt nicht mehr Meilen pro Tag als Ovid. Goethe reist nicht wesentlich schneller als der Apostel Paulus. Die Korvetten Nelsons durchqueren das Meer nur um weniges rascher als die Boote der Wikinger. Völlig unvermutet wirken dagegen die ersten Leistungen der Elektrizität. Mit Hilfe des Telegraphen schicke ich das bisher isolierte menschliche Erleben in die Simultanität. Nun weiß Paris, was in Amsterdam, Moskau, Neapel und Lissabon in derselben Minute geschieht. Nur noch ein letzter Schritt und ich habe auch die restlichen Weltteile verbunden und ein gemeinsames Bewusstsein der ganzen Menschheit geschaffen. Aber noch stemmt sich die Natur dieser letzten Vereinigung entgegen. Wie den Atlantischen Ozean mit einem einzigen Draht durchspannen. Meerestiefe? Unbekannt. Geologische Struktur des Ozeans? Ungenau. Magnetische Störungen? Unbekannt. Druckverhältnisse? Unerprobt. Transport von 2000 Meilen Draht, ungelöst. Stromerzeugung, Stromstärke, unsicher. Isolierung im Wasser, unzureichend. Ja, die unerschwinglichen Kosten sind so ziemlich das einzig verlässlich Errechenbare. Ich verbrauche Bergwerke von Eisen und Kupfer, lasse ganze Wälder von Gummibäumen bluten. 367.000 Meilen Draht spinne ich in ein Kabel. Ich baue den Turm zu Babel, diesmal durch den Atlantik. Ireland, Trinity Bay. Trinity Bay, Ireland. Ireland, Trinity Bay. Trinity Bay, Ireland. Ireland, Trinity Bay. Trinity Bay, Ireland. Ireland, Trinity Bay. Trinity Bay, Ireland. Repeat, please. Repeat, please. Repeat, please. Dem Präsidenten James Buchanan, Washington. Die Königin möchte dem Präsidenten zur erfolgreichen Vollendung dieses großen internationalen Unternehmens gratulieren, an dem die Königin das höchste Interesse hat. Die Königin ist überzeugt, dass sich das elektrische Kabel, das jetzt Großbritannien mit den Vereinigten Staaten verbindet, als eine zusätzliche Verbindung zwischen den Nationen erweisen wird, deren Freundschaft auf gemeinsame Interessen und gegenseitiger Wertschätzung beruht. Die Königin ist hocherfreut, auf diese Weise mit dem Präsidenten zu kommunizieren und ihre Wünsche für das Wohlergehen der Vereinigten Staaten erneuern zu können. Repeat, please. Repeat, please. Trinity Bay, repeat, please. Ireland. Ihre Majestät, Königin Victoria, London. Repeat, please. Möge sich der Atlantische Telegraph als ein Instrument erweisen, das von der göttlichen Vorsehung entworfen wurde, um Religion, Zivilisation, Freiheit und Recht in der ganzen Welt zu verbreiten. Von diesem Augenblick an hat die Erde einen einzigen Herzschlag. Sich hörend, sich schauend, sich verstehend, lebt die Menschheit nun durch ihre eigene schöpferische Kraft göttlich allgegenwärtig. Atlantic Crossing 1, Lebanon Cable, Portugal Cable, Atlantis 2, Arctic Fiber, Asia-America Gateway, Asia-Pacific Gateway, Australia-Japan Cable, Bay of Bengal Cable, Brazil-Europe Cable, Cable of the Americas, Coral Sea Cable, Greenland Connect, Middle East, North Africa Cable, Columbus 1, Interchange Cable Network, Celtics Connect, BCS East-West Interlink, Americas 1 North, Americas 2, Dunnan Google Cable, Netflix Cable, Wall Street Interchange Network, Mary Microsoft and Facebook Atlantic Cable. Ich bin wie das weite Meer und die Erscheinungswelt ist wie eine Welle. Reservoir. In mir, dem grenzenlosen Ozean, entstehen und vergehen die Wellen der materiellen Welt. Reservoir aller Möglichkeiten. Der gewaltige Ozean des manifestierten Universums ist nichts als Bewusstsein. In a state of Reservoir aller Möglichkeiten der Existenz. Schwimmen will ich im weitesten Leben, in den weltoffensten Mündungen. a dress rehearsal. Technological exoskeletons, circulation systems. We are creatures of the environment we have created. Infrastructure-based species. Is this a dress rehearsal? Biological virus, digital virus, a capital as a viral being. We are creatures of the environment we have created. Doch ist der Akt des Handelns, Sprechens und Denkens an sein Ende gekommen, ist es, als hätte es ihn nie gegeben. Und so sehe ich den Captain arbeiten. Er werkt und ständig verfertigt er die Welt mit verfertigtem Material. Es ist nicht einfach da, wie die Früchte am Baum. Er muss es gewinnen. Und der Captain sieht das Gute nicht länger im Nützlichen. Und der Captain sieht das Gute nicht länger im Sinn. Der Captain sucht das Gute in der Maschine. Und auch die Antwort auf die Frage, welche Gegenstände denn überhaupt produziert werden sollen. Der Captain sucht das Gute im Machbaren und jeden Zweck verwandelt er in ein Mittel für andere Zwecke. Bis der Wind nicht mehr Wind und das Meer nicht mehr Meer ist, sondern etwas, das erfrischt oder wärmt oder kühlt. Alles Vorhandene ist ihm, dem Captain, zum Mittel geworden. Sogar er selbst. A cook's travel brings the world to you. Éducation d'un voyage. Mecca pilgrimage. To all parts of the world. Alcoholism. Travel is the way out. Travel instead of drinking. See the wonders of the ancient world. A place to sleep. A towel and a bar of soap. Don't book it. Cook it. Tausende und Abertausende meinesgleichen in ozeanische Träumereien versunken. Lauter Stadtleute, die werktags zwischen Straßenpflaster und Gartenzäunen zusammengepfercht sind. An Ladentische, ans Pult geschmiedet, in der Werkstatt festgenagelt. Was soll das? Gibt's keine Wiesen, keine Felder mehr? Was wollen sie hier? Und da kommen immer noch mehr. Sie wollen alle zum Wasser, als hätten sie vor, sich kopfüber hineinzustürzen. Transit. Wenn die Zylinder beginnen, miteinander zu kommunizieren, der Kolben des einen angehoben wird, gelangt Dampf in den Zylinder und kondensiert. Im Inneren die Unbeweglichkeit einer Ordnung. Hier herrscht Ruhe und es wird geträumt. Great Exhibition New York. Fahrpreis, Eintrittskarte, Schlafplatz, Handtuch, Seife. Für Insassen meines Systems all inclusive. Passage. Jetzt fällt der Hebel wieder. Er verschließt ein Ventil, das die Kommunikation mit dem Brennkessel unterbricht. Kanäle. Draußen eine andere Unbeweglichkeit, die der Dinge. Aufragende Gebirge, weitläufige Küsten, stillstehende Häfen, Gebäudereihen als Silhouetten im Gegenlicht. Wie ich wechseln sie nicht ihren Platz, nur der Blick verändert und erneuert die Beziehungen, die diese unbeweglichen Elemente miteinander unterhalten. Erste Nilkreuzfahrt. Verpflegung, Porridge, Speck und Rührei. Die Touristen müssen von verstörenden Anblicken von Schmutz und Armut der Bevölkerung ferngehalten werden. Für Insassen meines Systems gibt es keinen Krieg, keine Sklaverei und keine ethnischen Spannungen. Korridore. Wird der zweite Kolben angehoben, erzeugt er ein neues Vakuum. Viel dichter als in einem einzigen Kessel. Obwohl dieses Vakuum noch immer nicht vollkommen ist, haben beide Zylinder, abgesehen vom Reibungsverlust, der von der Vakuumpumpe ausgeht, die doppelte Entladung. Orte. Durch den Suezkanal. Eröffnung des ersten Büros in Kairo. Insassen meines Systems reisen mit der Präzision eines Uhrwerks. Das Glitzern von nächtlichen Lichtern auf dem Meer, das vor oder nach unseren Geschichten liegt. Durchquerung. Indischer Subkontinent. Tasmanien, Victoria, New South Wales, Südseeinseln. Für Insassen meines Systems gibt es keine Trennung vom Mutterschiff. Die Steam Bridge ignoriert alle Kontinentgrenzen. Sie verwandelt die Erdoberfläche in einen glatten Raum. Routen jenseits der maritimen Rennstrecken. Individuell und kommunikativ. Infinity Panoramafenster auf Deck 4 und 5. Anlandungen mit bordeigenen Zodiacs. Maximal 400 Gäste. Abwechslungsreich und überraschend. Lektorenvorträge passend zum Reiseziel. Pool-Deck. Frische internationale Küche. Entertainment und Information. Frische internationale Küche. Persönliche Treffpunkte. Für Insassen meines Systems gibt es keine unerfüllten Bedürfnisse. Die Beschreibung eines Strandes setzt die Bewertung des Untergrundes voraus. Der ideale Sand muss fest sein, ein gefahrloses Ausreiten erlauben und dem Badegast ein Gefühl der Sicherheit vermitteln, ohne jeden schlammigen Grund. Der Sand darf nicht zu tief sein, da er den Spaziergänger ermüdet. Unter diesem Aspekt schätzt der Badende sogar manchmal den mit kleinen Muscheln versetzten Kies, der ein sicheres Fortkommen gewährleistet. Dennoch bleibt die rechte Konsistenz eines einheitlichen und fein gesiebten Strandes das Ideal. Der Insasse meines Systems sucht sich dabei den Platz, der seinem Temperament am ehesten entspricht. Die mächtigen Wale schwimmen im Meer und ein Meer von Licht schwimmt in ihnen. Tran. Tausende Liter für beleuchtete Städte. Zu wenig. Ich bohre Meter für Meter in die Erdschichten. An Land, unterm Eis, im Wasser. Ich pumpe Barrel für Barrel nach oben. Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Ich erschaffe einen neuen Ozean. Meine Schiffe tragen ihn von Kontinent zu Kontinent. 100 Millionen Liter zu jeder Tages- und Nachtzeit. Unterwegs von Küste zu Küste. Ein Ozean im Ozean. Ozeane von Öl. Ozeane von Elfenbein. Ozeane von Edelmetallen. Ozeane von Reis. Ozeane von Kaffee. Ozeane von Textilien, Ozeane von Stahl, Ozeane von Kunststoff, Ozeane von Soja, Ozeane von Fleisch, Ozeane von Touristen, Ozeane von Sand, Ozeane von Waffen, Ozeane von Drogen, Ozeane von Maschinen. Ozeane von Kommunikation. Tiefer noch ist der Sinn jener Geschichte von Narziss, der im Quell sein schmerzvoll liebliches Bild erblickt. Weil seine Hände es nicht fassen können, stürzt er sich hinab und ertrinkt. Das gleiche Bild in allen Strömen und Meeren. Trugbild des Lebens. Wave after wave after wave after wave is rolling. Latitude 66 degrees, 33 minutes, 48.4 seconds north. Arctic Circle of the World. Neuland. Ich arbeite. Lese. Dort wird der Traum zur Wirklichkeit. Ich höre Geister. Hier wird die Wirklichkeit zum Traum. Ich höre Geister. Kajak. Unterm Eis. Pumpe zum Auspumpen. Woher ist denn hier ein Hafen? Kommt er? Theodolit mit Kasten. Ich zweifle, dass wir durchkommen. Apotheke. La Charte und Jesperanza. Von der Sonne. Jenseits des Eises. Philippschuhe. Noch Menschen. Oder vom Mond? Drei norwegische Flaggen. Wenn mir etwas zustoßen sollte. Getrocknete Preiselbeere. Wie viel du mir bedeutest. Ich höre Geist. Arctic Circle of the World. Hyperobjekt. Komplexe Verkettung von Wirkungsweisen. Verbindungen in konzentrierten Prozessen. Gigantische produktive Maschine. Fluider Körper mit relativer Raumzeit. Prozess als Spuren eingefrorener Bewegungen. Alle Schritte geschehen simultan, nicht lokal und multidimensional. Objekt, das seiner eigenen Messung vorausgeht. Objekt, das alle Beteiligten durchdringt, absorbiert und zu einem Teil von ihm macht. Auf unheimliche Art vertraut und gleichzeitig fremd. Nah und fern zur gleichen Zeit. Auf Booten fahren wir, frei, ernst, glücklich. Von Stunde zu Stunde glücklicher. Wir denken nicht. Es ist in uns ausgewischt, wie dies gekommen war, was brannte, was geschah. Beseligend das Licht, an dem wir uns weiden, nicht sättigen. Wir fahren schon in der Region, die sonst mit Eisbergen gefüllt war. Es fällt uns nicht mehr auf, wie besänftigt das Wasser fließt. Als wenn wir in den Tropen wären, fahren viele in den Booten nackt bis auf den Gürtel, fühlen sich wohl, schlafen auf Deck unter freiem Himmel. Die Windrichtungen sind verändert. Der sonnenartige Brand der Polarregion zieht wie ein Äquator alle Luftströme an. Sie schlurfen über die Meeresoberfläche hin, reißen spielend den Wellen die Kämme ab, bohren Trichter ins Wasser. Die Maschinen der Schiffe laufen mit voller Kraft, um dem starken Sog des Pols zu entkommen. Wir gehen nun, von der Glückseligkeit des Wassers gelöst und benommen, vom rosigen Licht, dem sanft wühlenden Wind bezaubert, eigene Wege. Einer gewaltigen Ausrüstung bedienen wir uns für unsere Zwecke. Wir wollen hier bleiben, uns auf dem Meeresboden tummeln, nie mehr zurückkehren. Ich werde keine Schmerzen erlitten haben, sondern verlasse die Welt voller Gesundheit und Kraft. Ich war nicht zu alt für diese Aufgabe. Es waren die Jüngeren, die zuerst untergingen. Wir hätten es schaffen können, wenn wir die Kranken vernachlässigt hätten. Null Meter. EPP-Lagial. Mesopelagial. Eintausend Meter. Batipelagial. Abyssopelagial. Sechstausend Meter. Hadopelagial. Elftausend Meter. Ich sehe ihn schlafen. Er schläft seinen alten, traumlosen, ungestörten Schlaf. Mattes Sonnenlicht flieht seinen Schattenleib. Über ihm schwellen gewaltige Schwämme, tausendjährig an Wuchs und Höhe. Und weit entfernt ins fahle Licht, aus verwunschenen Grotten, verborgenen Höhlen, zahllose und gewaltige Polypen ernten mit Riesenarmen das schlummernde Grün. Seit Äonen liegt er dort und wird weiterliegen, gemästet von gewaltigen Seeschlangen in seinem Schlaf, bis das letzte Feuer die Tiefe verbrennt. Dann wird brüllend er auftauchen und an der Oberfläche vergehen. Zwei Drittel meines Planeten sind mit Wasser bedeckt. Doch würde man alle Meere, Flüsse, Seen, Eiskappen und das gesamte Grundwasser zu einer Kugel formen, wäre ihr Durchmesser gerade einmal so groß wie Osteuropa. Gemessen an der festen Erdmasse ist der Wasseranteil auf unserem Planeten verschwindend gering. 0,02%. Die Grundlage allen Lebens ist nur ein winziger Tropfen. Ein Tropfen inmitten einer ökologischen Krise. Ich stelle mir das einfachste Szenario vor. Eine zukünftige Erde mit zukünftigen Ozeanen, die sich langsam zu einem neuen natürlichen Muster entwickeln, sobald der ungeheure Druck, den ich ausübe, wegfällt. Aber was, wenn ich überlebe? Auf der Erde existiere ich nur aufgrund eines permanent arbeitenden, global verflochtenen Transport- und Kommunikationssystems. Von innen betrachtet gestalte und kontrolliere ich es. Von außen betrachtet hat es ein Eigenleben entwickelt, das mich als Komponente mitreißt. Es wandelt natürlich elementare Kreisläufe ab und noch hat es nicht gelernt, seine eigenen Abfälle zu recyceln. Die Biosphäre ist dagegen nach Milliarden Jahren der Übung beim Recyceln recht gut. Wasserdampf ist ein mächtiges Treibhausgas und sein Anreichern in der immer heißeren Atmosphäre lässt die Temperaturen so lange ansteigen, bis die Wassermoleküle in die Stratosphäre gelangen, dort von den Sonnenwinden fortgetragen werden, um schließlich mit dem Verdunsten zu beginnen. In den Polarregionen bergen die Ozeane noch eine Weile eine Art Schwanengesang-Biosphäre, bis sie schließlich ganz verschwunden sein werden. Dann wird die Erde allerdings ein paar neue Fähigkeiten entwickeln. Ohne mich wird sie noch 3 bis 4 Milliarden Jahre lang eine heiße und trockene Existenz fristen, bis sie von der finalen Explosion der äußeren Sonnenhaut entweder verschlungen oder ins Weltall gestoßen wird, um dort für immer durchs Dunkel zu treiben. Ja, das scheint das Schicksal von etwas, das ich als einziger, als lebendige Insel inmitten meiner toten Galaxie bezeichnen konnte. Aber es ist auch das gewöhnliche Schicksal vieler Planeten, nur kurz zu blühen, mitsamt der Möglichkeiten, die flüssige Ozeane bieten. Raumfähre Atlantis. Ziel: Erforschung des Planeten Jupiter und dessen Monde. An Bord: Raumsonde Galileo. Kurz bevor die Atlantis-Mission ins Weltall aufbricht, erreicht eine Expedition den Eisschild über dem Vostoksee in der Antarktis. Außentemperatur: minus 89 Grad Celsius. Der See ruht unsichtbar in 4000 Meter Tiefe. Über ihm Eis. Entstanden vor erst 400.000 Jahren. Davor schien die Sonne in den See. Heute lässt der Druck des Eispanzers den See trotz seiner Temperatur von minus 3 Grad nicht bis zum Grund gefrieren. In Wasseranalysen finden sich über 1000 verschiedene DNA-Spuren. Sie bestätigen, dass im Vostoksee Leben existiert. Primitiv, einzellig und uralt. Aber Leben. Sechs Jahre später liefert Galileo eindeutige Daten, die auf Salzwasservorkommen auf 3 der Jupitermonde schließen lassen. Der Mond Europa weist unter seiner Eiskruste Ozeane mit einer Tiefe zwischen 80 und 170.000 Meter auf. Genug Wasser für Leben. Noch bleibt es vom Menschen ungestört. Dank eines kontrollierten Absturzmanövers der Sonde konnte die Oberfläche von Europa vor einer Kontamination durch mögliche Reste irdischen organischen Lebens bewahrt werden. Für das Jahr 2022 plane ich den Start der JUICE-Sonde, welche die vermuteten Ozeane unter der Oberfläche untersuchen soll. Ich bereite zudem 40 Vorüberflüge für die 20er Jahre vor. In der weiteren Zukunft könnte eine Schmelzsonde, die sich durch den Eismantel bohrt, zum Mond Europa geschickt werden. Ich arbeite derzeit an entsprechenden Prototypen. I must down to the seas again. To the lonely sea and the sky. And all I ask is a tall ship. And a star to steer her by. I must down to the seas again. For the call of the running tide. Is a white call and a clear call that may not be denied. Ocean World von Wittmann Zeitblom. Unter Verwendung von Zitaten von Hannah Arendt, Francis Bacon, Michel de Certeau, Alfred Döblin, John Masefield, Herman Melville, Lord Alfred Tennyson, Klaus Teveleit, Derek Walcott und James Watt. Sprecher: Alice Dwyer, Leslie Malton, Tristan Pütter und Christian Wittmann. Klavier und Gesang: Maria Goya und Christian Wittmann. Elektronik: Zeitblom. Ton und Technik: Boris Wilsdorf. Regieassistenz: Magdalena Schnitzler. Realisation: Wittmann, Zeitblom. Eine Produktion von Deutschlandfunk mit dem Norddeutschen Rundfunk in Kooperation mit Oceans 21. Dramaturgie: Sabine Küchler.